Kundgabe 4903. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.05.1950. Merkmale der rechten Diener Gottes. Wer den Mitmenschen das Evangelium verkündet, wer ihnen zur Wahrheit verhilft, zum rechten Erkennen dessen, was des Menschen Bestimmung ist, der wird wahrlich nicht ohne meine Hilfe bleiben, denn sein Denken und Handeln findet meine Zustimmung und seine Tätigkeit segne ich. Nur muss ihn selbstlose Liebe dazu veranlassen, Liebe zu mir und zu den Mitmenschen, die er in geistiger Not weiß. Sind andere Motive bestimmend, ist Eigenliebe Anlass zu einer Tätigkeit für mein Reich. Dann kann er sich nicht als rechter Diener Gottes fühlen. Dann ist er nur ein weltlicher Diener. Er übt einen Beruf aus, der genauso bewertet wird wie jeder andere weltliche Beruf. Dann ist er nicht ernstlich für mich und mein Reich tätig, sondern er dienet sich selbst. Die ich liebe, hat ihn zu seinem Beruf gedrängt. Und entsprechend ist auch meine Unterstützung. Und also bewerte ich geistige Tätigkeit nach dem Willen des Menschen, denn ich sehe in die Herzen derer, die mir dienen wollen. Wo der ernste Wille vorhanden ist, ist auch die Einstellung zu mir die rechte. Und so nach auch das Gebet. So wie ein Mensch mit mir spricht wie ein Kind mit seinem Vater, ist er mit mir verbunden und schöpft unentwegt Kraft aus mir. Und dann wird das Verlangen in ihm erwachen, sich dem Mitmenschen mitzuteilen. Er wird die Kraft verwenden wollen und austeilen. Er wird das Wissen, das er von mir empfängt, weiterleiten wollen. Und also wird er von selbst mein Diener werden, weil er meinen Willen erkennt und ihn erfüllen will. Und nun kann ich ihn ganz erfassen und alle seine Gedanken lenken, weil er sich mir durch seinen Willen übergeben hat, weil er jeglichen Widerstand gegen mich aufgegeben hat durch das Herstellen des rechten Verhältnisses zu mir, seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit. So aber muss ein rechter Diener von mir beschaffen sein, gänzlich mir ergeben und in sich auf meine Stimme horchend. Dann erst taugt er dazu, als mein Vertreter auf Erden, mein Evangelium zu künden den Kindern der Welt, die er mir zuwenden will. Er vermittelt ihnen die Wahrheit, die er selbst erkannt hat, die ich ihm selbst zuführe gedanklich oder durch das innere Wort. Wer mich in Jesus als Vater anrufet, dessen Denken wird auch recht sein, weil ich es nimmer zulasse, dass er im Irrtum wandle, so er sich mir zugewandt hat. Denn so wie er mir zustrebt, ist auch der Bann gebrochen, der einstige Sturz in die Tiefe, und seine Folgen sind gesühnt und durch das bewusste Streben zu mir endgültig vergeben. Meine Liebe hat das Gefallene emporgehoben, weil sie keinen Widerstand mehr fand. Und das Wesen ist wieder in vollster Erkenntnis der Wahrheit und darum auch fähig, den Mitmenschen die Wahrheit zu künden, die er nun in den gleichen Zustand versetzen möchte, in mir den Vater zu erkennen und mir zu dienen. Diese sind meine rechten Diener, die ich segne und denen ich beistehe stets und ständig, wenn die Liebe zu den Mitmenschen sie antreibt, für mich zu wirken auf Erden. Und ihnen werde ich Kraft geben zum Wirken, auf dass die geistige Not verringert werde bei denen, die guten Willens sind. Amen.